d'Italia, miglior musica. Voyage, voyage. Canal 2. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. A energia está a subir, o ritmo a aumentar e as tuas 14 músicas preferidas estão a chegar. 14 em linha, a partir de agora no Canal 2. She takes my breath away. Uh-huh.

Mais alto, melhor. Come on. Atrás da outra é demais. Up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. We whining and grinding, a part of me is rising, baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, eeky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Freaky like me, freaky like me, freaky like me, freaky like me.

lips locked. Yeah, you got me begging, begging, baby, please don't. Armação dos Anjos era uma cidade pacata perto do Rio de Janeiro. Era, mas desde que Natasha chegou, isso mudou. Agora, Armação dos Anjos é a cidade dos vampiros. O Canal 2 leva-o até lá de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Não perca a novela de sucesso Vamp. Vamp. De segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 15 horas. No Canal 2, da Antena Web. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 traz para si os maiores sucessos de todos os tempos. Os sucessos de ouro e platina. Eis o espaço ideal para recordar os grandes sucessos, sobretudo das décadas de 60, 70 e 80. Ouro e platina, de segunda a sexta-feira, às 13 e às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil. De segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. A sua noite de quarta-feira está mais romântica do que nunca. Love Songs é o programa que o Canal 2 passa a exibir às quartas-feiras, às 22 horas, com a apresentação de Thaís Calduro. Não perca as mais belas melodias que tocam no seu coração. Love Songs. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, com Thaís Calduro, no Canal 2 da Antena Web. Já, já, muito mais música! músicas. My whole life waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain, and I break down as you walk away. Find the words to say. Música em cada sequência. picture of you now. Cause hopelessly the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. This could really be good life, good life. I say, oh, this feeling that you can't fight. The city is a fine night. This could really be good life, good, good life. Good, good life. Good life. Good life. Listen to my friends in New York, say hello. My friends in LA, they don't know where I've been for the past few years or so. Paris to China to Colorado. Sometimes it's airplanes you can't talk about. Sometimes bullshit they don't work now. We all got our stories. So please tell me what there's to complain about. Uma porrada de som. Ich hab dich ausgelöscht, anstatt dich nur zu vergessen. Deinen Zettel am Kühlschrank hab ich aufgegessen. Es war schon lange vorbei, es war schon längst Zeit zu gehen. Deine Vorstellung von Liebe tut mir nicht mehr weh. Ich kann nach vorne schauen, ich hab mein Herz zurück. Das wollte ich dir nur sagen, doch du hast mich weggedrückt. Als wäre ich ein Fremder, als wär ich irgendwer. Wenn man was sagen will, dann fällt das Reden schwer. Und was soll man auch schon sagen, wenn man das Wichtigste verliert? Ich kann nicht mehr so tun, als wäre das alles nicht passiert. Als wäre das alles nicht passiert. Immer die Geister raus. Ich will an nichts mehr denken, ich will was Neues greifen. Doch die Gedanken hängen fest in alten Endlosschleifen. Und was will man auch schon haben, wenn man das Wichtigste verliert? Ich will nicht mehr so tun, als wäre das alles nicht passiert. Als wäre das alles nicht passiert. Immer wieder.

you know. Tonight I'm feeling a little out of control. Is this me? You wanna get crazy? Cause I don't give a... I'm in rare form. And if you really know me, you know it's not the norm. Cause I'm doing things that I normally don't do. The old me's gone, I feel brand new. And if you don't like it, fuck you. Let's go.